Lektion 2, Hörtext 1. Deutsch allein ist ja schon schlimm genug. Also dann, auf Wiedersehen, Herr Pechvogel. Vielleicht überlegen Sie sich ja die Sache mit dem Lehrgang noch einmal. Eine solche Chance kommt so schnell nicht wieder. Frau Wünsche? Ja, das bin ich. Guten Tag, Herr... Waage. Mein Name ist Waage mit V und einem A. Kommen Sie doch herein. Nehmen Sie Platz. Ja, hier. Ja, was kann ich für Sie tun, Frau Wünsche? Ja, ich bin Lehrerin, Realschullehrerin. Ich habe sehr gute Noten, aber die falschen Fächer. Deutsch und Geschichte. Und da habe ich Deutsch wenig... und Geschichte? Aber Frau Wünsche, Deutsch allein ist ja schon schlimm genug, aber auch noch Geschichte? Naja, wollen wir mal sehen. Es muss ja nicht unbedingt die Schule sein. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Nun ja... Eigentlich wollte ich ja schon immer Lehrerin werden, aber zuerst durfte ich das nicht. Mein Vater wollte, dass ich eine Lehre mache. Ich sollte nämlich das Geschäft übernehmen. Ach, Sie haben eine Lehre gemacht. Na ja, eigentlich nur angefangen. Als mein Vater starb, konnte ich dann studieren. Und jetzt möchte ich natürlich auch als Lehrerin arbeiten. Das war schon immer mein Traum. Es muss ja nicht die Schule sein. Vielleicht ja auch in der Wirtschaft oder in der Erwachsenenbildung. Das kann ich gut verstehen. Andererseits, mit Ihren Fächern ist das auch dort nicht einfach. Und in der Erwachsenenbildung, nun ja, Unterricht geben können Sie da sicher, Deutsch für Ausländer zum Beispiel. Aber das ist meistens auf Honorarbasis. Feste Stellen gibt es da nur sehr selten. Sie suchen doch eine feste Stelle, oder? Ja, sicher. Wenn man so lange eine Ausbildung macht... Na also, aber mit Ihrer Ausbildung, da werden Sie sich vielleicht etwas umorientieren müssen. Da können Sie sich nicht auf Lehrer versteifen. Heutzutage muss man halt flexibel sein. Ja, denken Sie denn da an Umschulung? Also eins sage ich Ihnen gleich, mit Computern und EDV habe ich nichts am Hut. Für sowas bin ich völlig ungeeignet. Aber nein, Frau Wünsche, Sie können doch gut mit Menschen umgehen. Gespräche führen, Hilfen geben. Das haben Sie doch gelernt in Ihrer Ausbildung. Ja, natürlich, sicher, aber... Keine Sorge, ich denke an eine feste Stelle, ein krisensicherer Arbeitsplatz. Vielleicht kein Traumberuf, aber nicht uninteressant. Es handelt sich um eine beratende Tätigkeit. Also irgendetwas verkaufen? Versicherung oder so? Das konnte ich noch nie. Als Kind musste ich immer im Geschäft helfen und nie konnte ich es meinem Vater recht machen. Nein, keine Sorge. Zu verkaufen gibt es da wenig. Wichtig ist vor allem Fingerspitzengefühl. Leuten auch in schwierigen oder hoffnungslosen Situationen Mut zu machen, sie aufzubauen und neu zu motivieren. Das klingt ja interessant. Woran denken Sie denn konkret? Schauen Sie mich an, Frau Wünsche. Ja, genau. Berufsberatung, Frau Wünsche. Eine Ausbildung zur Berufsberaterin beim Arbeitsamt. Nächsten Monat beginnt wieder ein Lehrgang und es sind noch einige Plätze frei. Sehen Sie, Frau Wünsche, auch ich bin Lehrer und konnte keine Stelle bekommen. Deutsch und Politik, naja, da brauche ich Ihnen ja nichts zu erzählen. Also dann? Auf Wiedersehen, Frau Wünsche. Vielleicht überlegen Sie sich ja die Sache mit dem Lehrgang noch einmal. Eine solche Chance kommt so schnell nicht wieder. Herr Unklar? Ja, das bin ich. Guten Tag, Herr... Waage. Mein Name ist Waage, mit V und einem A. Kommen Sie doch herein, bitte.